spielt, wir spielen mit. Und egal wie dein Leben läuft, wir laufen mit. Und egal ob es dich ersäuft, ja dann saufen wir eben mit. Und egal ob du dran zerbrichst, ja dann zerbrechen wir halt mit. Es ist so wunderbar, mein Leben, alles klar. Und ihr könnt mich alle mal, mein Leben ist wunderbar. Egal wer dein Leben lenkt, wir kämpfen dagegen an. Und egal wer dich unterdrückt, ja, wir stellen uns mit an. Egal wer dir was will, wir wollen noch viel mehr. Und egal was er dafür gibt, ja, wir geben dich nie mehr her. Es ist so wunderbar, mein Leben, alles klar. Und ihr könnt mich alle mal, mein Leben ist wunderbar. Egal wie erwachsen ihr seid, ich bleib für immer Kind. Und auch wenn ihr es sagt, das geht auch nicht, oh doch, das geht bestimmt. Und egal was uns die Zeit erzählt, ich hab hier keine Uhr. Und egal wann das hier mal zu Ende geht, ich bleib für immer stur. Ihr könnt mich alle mal, mein Leben ist wunderbar. Es ist so wunderbar, mein Leben, alles klar. Und ihr könnt mich alle mal, mein Leben ist wunderbar.